Zwei Filme, die uns entführen aus dem Alltag. Die wird uns unsere Filmkritikerin Anke Lewicke jetzt heute vorstellen. Zwei Filme, die schön sind und gleichzeitig kritisch sein wollen, kritisch den Lebensumständen gegenüber. Mit dem einen tauchen wir ein in eine fremde Welt nahe New Orleans. Der andere konfrontiert portugiesischen Alltag mit kolonialer Vergangenheit. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen, Frau Lewicke. Morgen. Beginnen wir mal mit dem Film, der mich... Ich habe allerdings nur den Werbetrailer gesehen, ein bisschen an die, wo die wilden Kerle wohnen, erinnert. Also so ganz entfernt daran erinnert, vielleicht ja vom Titel her, Beasts of the Southern Wild. Im Mittelpunkt ein sechsjähriges Mädchen und ihr Überlebenskampf in den Sümpfen Louisianas. Dieser American Independent Film wurde ja schon, oder wird ja sehr breit beachtet, hochgelobt, hat auf Festivals Preise abgeräumt. Was macht ihn so besonders? Na, vielleicht ist es ein fantastischer Film oder ein Fantasy-Film der ganz besonderen Art. Also einer, der kaum digitale Tricks braucht, keine 3D-Brillen und keine pelzbesetzten Hobbit-Füßchen, sondern es ist hier wirklich die Vorstellungskraft des kleinen Mädchens Hushpuppy, die uns mit in fremde Welten nimmt. Also sie lebt mit ihrem Vater in einem Sumpfgebiet, in einer Art, man kann es nicht anders sagen, Hippie-Kommune. Und sie haben so eine Welt jenseits der Zivilisation sich dort gegründet. Eine Welt, die ganz nach eigenen Regeln funktioniert. Und sie leben in Häusern, die sie aus Abfällen zusammengebaut haben. Die sind bunt, schrill, voller skurriler Einrichtungsdetails. Und das ist eine Notgemeinschaft, die aber daraus auch eine Tugend gemacht hat. Also wenn Hushpuppy zur Schule geht, dann lernt sie eben auch Solidarität und Kameradschaft. Und wenn es kaum was anderes zu essen gibt, Krabben kommen immer auf den Tisch. Aber es gibt eben auch diesen Kampf gegen das Untergehen. Man ist bedroht. Spielt der Sturm Katrina eine Rolle oder Klimaerwärmung? Ja, sicher als Metapher. Also ne, der Film, haben wir ja gesagt, spielt in den Südstaaten. Da gibt es natürlich, ist eine mythisch aufgeladene Region. Man muss auch an die Voodoo-Zauberei denken. Und Hushpuppy und ihr Vater sind auch Afroamerikaner. Und da gibt es schon so ein besonderes Verhältnis zur Natur. Und in dem Film ist es so, dass die Polkappen schmelzen, also ihr Reich wird überflutet. Und dann, so will es die Legende, kommen diese Auerochsen wieder. Das sind große Tiere. Und dann weiß man nicht so richtig, sind sie jetzt Fantasiegestalten? Sind sie wirklich da? Aber was man spürt, dass es vielleicht eine Metapher ist für die Angst von Hushpuppy, weil der Vater wird krank, sie geht dann ihre Mutter suchen und ist natürlich auch die Angst vor der Überflutung. Und dieses Fantasy-Element ist vielleicht eine Umlenkung oder eine Verarbeitung ihrer Angst. Geht das ganz gut auf? Also diese Kritik eigentlich und diese Fantasy? So? Also ich finde es ganz spannend, dass man immer diese Realität eben vor Augen hat, dass es dort wirklich um eine Gemeinschaft geht, die auch alleine gelassen wurde. Aber gleichzeitig gibt es eben auch ein bisschen übertriebenes folkloristisches Element, was aber dann wieder aufgehoben wird durch diese hinreißende kleine Darstellerin Hushpuppy. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Beasts of the Southern Wild von Ben Zeitlin. Ebenso läuft ab morgen in den Kinos Tabu von Miguel Gomes. Der Portugiese Miguel Gomes hat ja, man kann schon fast sagen, den Ruf eines Wunderkindes, so im Arthouse-Kino jedenfalls. Warum eigentlich? Und wird er diesem Ruf auch jetzt wieder gerecht? Naja, der Film wurde ja auf der Berlinale schon ziemlich gefeiert, auch als Entdeckung gehandelt. Und er gehört so zu den Regisseuren, die nicht die Wirklichkeit abbilden wollen, sondern die lieber ihre eigenen Welten erschaffen. Die wissen, dass das Kino künstlich ist. Aber in dieser Künstlichkeit entwickeln sie dann doch eine Gegenwart und eine Wirklichkeit. Und vielleicht hat diese Wirklichkeit, diese künstlich erschaffene, dann doch mehr mit unserer eigentlichen Wirklichkeit zu tun. Das ist das Spannende an diesem Film von Miguel Gomes. Und er sagt jetzt über seinen neuen Film Tabu, erst kommt der Kater und dann kommt die Party. Mhm. Und genauso ist der Film eingeteilt. Ne? Erste Kapitel heißt Paradise Lost, ist in einem ganz strengen, scharfen Schwarz-Weiß fotografiert, direkt so was Hyperrealistisches. Da folgt da drei Frauen durch das gegenwärtige Lissabon. Pilar ist Christin. Da gibt es ihre Nachbarin Aurora, eine ältere Dame und eine kapverdische Haushälterin. Und die Aurora gibt ihm immer ihr ganzes Geld im Spielcasino aus. Da gibt es so einen dekadenten Lebensstil. Und sie droht zu sterben. Und sie möchte eben, dass Pilar nochmal zu ihrem Geliebten fährt. Und dann fängt eine andere Erzählung an, weil dieser Geliebte erzählt dann aus dem Off die große tragische romantische Liebesgeschichte zwischen ihm und Aurora. Und die nimmt uns dann eben mit in die Kolonialzeit nach Mosambik. Und dann beginnt auf einmal ein Stummfilm. Die Party. Dann sehen wir die Weißen dort eben immer Party feiern. Das ist ganz spannend gemacht. Also man hört nur diese Erzählerstimme, man hört manchmal Schüsse und ab und an läuft ein Alligator durchs Bild. Also ein Stummfilm, das ist ja interessant. Und gleichzeitig, der Titel selber ist auch irgendwie eine Erinnerung, ne, an Tabu Murnaus Klassiker aus dem Jahr 30. Also das heißt, ist das bewusst diese Spuren-Kino-Geschichtsspurensuche? Auf alle Fälle. Und ich meine, was Murnau gemacht hat in seinem Film, ist ja das Südseeleben untersucht. Und hier ist es ja, dass hier ein Regisseur das Leben der Weißen in der Kolonialzeit untersucht und einfach zeigt, wie dekadent das war. Und die Schwarzen bleiben nur im Hintergrund. Sie dürfen gerade mal das Großwild, was die Weißen erlegt haben, wegräumen. Also auch so ist dieser Film wieder kritisch, genau wie der Film, den wir zuvor besprochen haben. Und beide sind schön. Also auch eine Empfehlung. Tabu von Miguel Gomes läuft morgen in den deutschen Kinos an, ebenso wie Beasts of the Southern Wild. Beide empfohlen von Anke Lewicke. Ich danke ganz herzlich und schönen Tag noch. Deutschland.